Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Die schwarze Katze. Es war an einem dieser Sommertage, bei denen man das Gefühl hat, der Asphalt schmelze einem unter den Schuhen weg. Wer es sich leisten konnte, blieb zu Hause in der Badewanne liegen. Die anderen lagen irgendwo unter dem Ozonloch und rochen nach Sonnenöl. Ich schwitzte und war unterwegs zu einem Klienten, der mich unbedingt bei einer abgelegenen Bushaltestelle treffen wollte. Als ich dort ankam, schwitzte ich noch mehr und einige andere Leute standen herum. Sie schwitzten auch. Sieh an, Maloney. Heißer Tag heute. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich wette, dass Sie völlig zufällig hier sind. Die Wette haben Sie verloren. Polizisten sollten nicht wetten. Braucht Köpfchen und schadet dem Bankkonto. Die kennen also die Leiche. Was denn? Eine Leiche gibt es hier auch? Da stand aber nichts davon im Prospekt. In welchem Prospekt? Noch nie was von Eichhörnchen gehört? Sie wollen mich wohl für blöd verkaufen. An dieser Bushaltestelle beginnt das Eichhörnchenparadies der Stadt. Ich komme öfter hierher und schaue den Tieren zu. Sollten Sie auch mal tun. Da kann man was lernen. Sind kluge Tiere. Klettern rauf und runter, rauf und runter. Die sind doch nicht etwa zu lange an der Sonne gelegen, Maloney. Ich doch nicht. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und Stechmücken. Jetzt aber mal ernsthaft, Maloney. So ging das noch eine Weile. Ich erzählte ein wenig von den Eichhörnchen und er lieferte mir Stück um Stück Informationen. Polizisten sind wie Journalisten. Nur weil sie die Leichen vor den anderen zu Gesicht bekommen, glauben sie, sie hätten der Welt etwas mitzuteilen. Die Leiche, so wurde mir langsam klar, war mein Klient. Was sonst hätte ein Mann wie er an dieser gottverlassenen Bushaltestelle zu suchen gehabt? Er hatte ein bekanntes Gesicht. Jung, dynamisch und immer ein Lächeln auf der Lippe. Auch jetzt, wie er so dalag, hatte er ein Lächeln auf den Lippen. Typisch, dachte ich. Politiker wussten einfach nicht, wann ihre Stunde geschlagen hatte. Und er war Politiker. Und ich war sicher, dass er auch in den Stunden nach seinem Tode nie daran gedacht hatte, zurückzutreten. Wird ganz schön Staub aufwirbeln. Spitzenpolitiker ermordet aufgefunden. Auf solche Schlagzeilen würde ich lieber verzichten. Sie haben noch etwas vergessen. Polizei tappt im Dunkeln. Wir haben einige Spuren. Ja, ja. Zwei Spuren im Gras machen Polizisten Spaß. Sie haben ja gut singen, Sie mit Ihren Eichhörnchen. Genau, die klettern immer rauf. Und runter, ich weiß. Eigentlich müsste ich Sie verhaften. Was denn? Wegen der Eichhörnchen? Oder ist es etwa verboten, mit zugeknöpfter Hose spazieren zu gehen? Wollen Sie mich einbuchten für die Nichterregung eines öffentlichen Ärgernisses? Manchmal glaube ich, Sie sind das öffentliche Ärgernis, Maloney. Mal ganz unter uns. Ich höre. Ich bin gar nicht wegen der Eichhörnchen hier. Das habe ich mir beinahe gedacht. Sehen Sie, dort oben? Das ist ein Buchfink. Hier gibt es die schönsten Buchfinken der Stadt. Die fliegen immer hin und her, hin und her, ich weiß. Der Polizist schien kein Tierfreund zu sein. Das zeigte sich auch daran, dass er die Katze nicht beachtete, die ein wenig verschreckt in einem Gebüsch kauerte und dem emsigen Treiben der Polizei zuschaute. Es war eine schwarze Katze mit glänzendem Fell und sanften Pfoten. Ich kauerte mich zu ihr und streichelte sie. Ich tat, was ich mit Zeugen eines Mordes immer tue. Ich nahm sie mit in mein Büro. Kaum hatte ich die Tür hinter mir zugezogen, klingelte ein Eilbote und überreichte mir einen Umschlag. Der Politiker hatte sich nicht lumpen lassen. In meiner Hand lag ein Tausender. Politiker müssen immer übertreiben, sonst glaubt man ihnen kein Wort. Ich lehnte mich zurück und versuchte, mich an den Anruf zu erinnern. Maloney? Ich habe Angst. Helfen Sie mir, Philip Maloney. Vielleicht versuchen Sie es mal mit Freud. Der kannte sich aus mit Angstneurosen. Ich bin kein Neurotiker. Ich bin Politiker. Kommt manchmal auf dasselbe hinaus. Schon mal was von Ursache und Wirkung gehört? Ich werde Ihnen in einem Umschlag einen größeren Betrag zukommen lassen. Und dafür soll ich Ihnen meine Stimme geben? Tut mir leid, aber ich habe nur eine und die brauche ich selber. Zum Beispiel, um mit Leuten wie Ihnen unanständige Telefonate zu führen. Ich bin nicht unanständig. Und ob? Sie nennen Ihren Namen nicht und bieten mir Geld an. Fehlt bloß noch, dass Sie laut stöhnen. Ich stöhne nie laut. Ihr Sexualleben interessiert mich genauso wenig wie die Kochkunst der Etrusker. Die Etrusker waren miserable Köche. Ich fragte nicht, woher er das wusste. Ich fragte überhaupt nichts mehr. Er sagte mir, wo, dass er mich treffen wollte. Und dann ging ich, weil ich nichts Besseres vorhatte. Und ein Politiker als Klient immer noch besser ist als ein leerer Kühlschrank und Löcher in den Schuhen. Und jetzt saß ich da mit einem Tausender in der Hand, einem ermordeten Klienten und einer schwarzen Katze, die alles wusste und nichts sagte. Ich ging zu Sam und bestellte mir 2 Steaks. Es war wieder einmal alles für die Katz. Na, Mietz? Sag doch was. Wen hast du gesehen? War es eine Frau? War es ein Mann? War es eine Schaufensterpuppe? Sie war mir keine große Hilfe. Und dennoch war sie voll von Indizien. Ihre Pfoten waren weich und glatt wie die Pfoten einer Hauskatze. Das bewies immerhin, dass sie irgendwo weggelaufen war. Ich kaufte mir eine Zeitung und schaute die Kleinanzeigen durch. Niemand vermisste eine schwarze Katze. Der Politiker war da, wo er am liebsten war, auf Seite 1. Der Reporter vermutete schon einen Politskandal hinter dem Ganzen. Ich vermutete gar nichts. Ich las noch ein wenig in der Klatschspalte. Die Klatschtante beschwerte sich darüber, dass das Liebesleben von einer gewissen Madame B. auch nicht mehr das war, was Schlüssellochvoyeure gerne sehen. Ich kannte keine Madame B., dafür kannte ich den Herrn, der ohne anzuklopfen mein Büro betrat. Mein Anwalt sagte mir, dass Sie der Beste seien. Ihr Anwalt hat zweifellos Geschmack, Herr Schuster. Sie kennen mich? Wer kennt Sie nicht? Sie gehören doch auch zu den Leuten, die einem vor den Wahlen jeweils unaufgefordert ihr strahlendes Gesicht in den Briefkasten schmeißen. Ohne Werbung geht es leider nicht. Wissen Sie eigentlich, was Politiker und Computer gemeinsam haben? Nein. Beide versuchen, Probleme zu lösen, die ohne Sie vermutlich gar nie entstanden wären. Ich möchte, dass Sie mir helfen, Maloney. Ich erinnerte mich daran, dass mir das schon einmal ein Politiker gesagt hatte. Einige Stunden später war er tot. Ich beschloss, dem Herrn Schuster zu helfen. Vielleicht brachte ich ihm ja auch Unglück. Es war immerhin ein Versuch wert. Sie haben Glück, Schuster. Heute habe ich meinen hilfsbereiten Tag. Ich möchte, dass Sie den Mord an meinem Parteifreund aufklären. Schätze, dass schon eine Horde von Polizisten unschuldige Leute verhören und mit ihrem katastrophalen Kaffee foltern. Nun, ich könnte mir vorstellen, dass Ihnen als Privatdetektiv gewisse Türen, wie soll ich sagen, leichter zu öffnen sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei Ihnen, wie soll ich sagen, gewisse Schrauben leicht locker sind. Ich erwarte nichts Ungesetzliches, Maloney. Ich vertraue Ihrer Inspiration. Nun, die ist zumindest vertrauenerweckender als Ihre Transpiration. Ich weiß, mein Deo hat versagt. Ist ja auch kein Wunder in einer solch delikaten Situation. Diese Vorfälle kommen für unsere Partei höchst ungelegen. Eine Leiche kommt meist ungelegen. Meine Parteifreunde und ich legen Wert darauf, dass die Sache so rasch wie möglich aufgeklärt wird. Im nächsten Jahr sind Wahlen. Schuster transpirierte noch eine Zeit lang in meinem Büro. Dann schob er mir einen gebügelten Tausender über meinen Schreibtisch. Das schien die Einheitswährung unter Politikern zu sein. Ich erbarmte mich und steckte ihn zu dem anderen, damit er nicht so alleine war. Dann ging Schuster und ich streichelte die Katze. Sie war immer noch schwarz und sie brachte mir immer noch Glück. Wir schmusten noch ein wenig, bis das Telefon klingelte. Das Telefon klingelt immer in solchen Situationen. Maloney? Gratuliere. Sie sind auf dem besten Weg in eine erleuchtete Zukunft. Tut mir leid, ich brauche keine Glühbirnen. Wussten Sie eigentlich, dass wir nur 10% unseres geistigen Potenzials nutzen? Ja, das glaube ich Ihnen gerne. Aber so wie Sie klingen, haben Sie von den 10% auch noch ein paar im Alkohol ertränkt. Aus Ihnen spricht der Hass. Ich bringe Ihnen die Liebe. Na gut, stellen Sie sie meinetwegen vor die Tür. Ich hole sie dann rein, wenn mir danach zumute ist. Verlieren Sie keine Zeit. Zeit ist kostbar. Da haben Sie recht. Ich mag diese Leute nicht. Sie strahlen einen an, als hätten sie gerade den Gott der Götter im Supermarkt angetroffen. Wenn man genauer hinsieht, ist es irgendein Scheinheiliger, der den Hausfrauen das Portemonnaie aus der Tasche klaut und kleinen Kindern nachsteigt. Das Telefon klingelte schon wieder. Ich nahm dennoch ab. Hier spricht der Beantworter von Philip Maloney. Erleuchtete und andere lichtbringende Gestalten wie Kronleuchter und Kerzen können mir eine Nachricht hinterlassen. Pieps! Scheiße. Entschuldigung, ich meine, hier spricht Andy Kern, der Manager von Madame B. Ich hätte einen Auftrag für Sie. Ich weiß nicht, ob Sie so etwas auch machen. Es geht nämlich um eine Katze. Um die Katze von Madame B. Sie ist verschwunden. Moment mal. Sagten Sie eine Katze? Aber, hallo, sind Sie das, Philip Maloney? Ich bin's, guter Mann. Sie suchen eine Katze. Ja, ich weiß, das ist ein etwas ungewöhnlicher Auftrag. Aber Madame B. braucht ihre Katze. Sie ist sehr wichtig. Wie sieht sie denn aus? Schwarz. Eine schwarze Hauskatze. Mein Weg führte mich zu Madame B. Die Katze nahm ich gleich mit. Madame B. residierte in einer Jugendstilvilla außerhalb der Stadt. Am Eingang hing eine vergoldete Tafel mit ihrem Namen. Darunter stand Sprechstunden nach Vereinbarung. Ich klingelte. Die Videokamera musterte mich eingehend. Danach summte es und ich trat ein. Madame B. sah aus wie eine Kronprinzessin mit langlebigen Eltern. Sie hatte die Würde einer Dame und die Beine einer Schönheitskönigin. Der Rest lag irgendwo dazwischen. Madame B. beachtete mich nicht. Nostradamus! Ich glaube, da liegt eine Verwechslung vor. Ich lese höchstens ab und zu die Zeitung, aber nie die Zukunft. Das ist mein Nostradamus, mein geliebter Nostradamus. Nostradamus miaute und sprang zu Frauchen. Wiedersehen macht Freude. Ich persönlich freute mich nur halbherzig. Der Fall war so gut wie gelöst, aber es liegt mir nicht sonderlich, schöne Frauen zu überführen. Mit der Zeit werde ich noch neidisch auf die Gefängniswärter. Andy sagte mir zwar, dass Sie der Beste seien, aber dass Sie meinen Nostradamus so schnell finden würden, hätte ich nicht gedacht. Es war ein Kinderspiel. Ehrlich gesagt finde ich es eine ziemliche Schnapsidee, einen Detektiv anzuheuern, um eine entlaufene Katze zu suchen. Ich weiß, es mag ein wenig übertrieben wirken, aber Nostradamus ist mein Ein und Alles. Sie drehte sich ein wenig ab und zeigte mit ihren Händen auf das, was sie umgab. Viel Platz und viel Luxus. Nostradamus musste genial sein. Vielleicht verdankte ich ihm die 2000er. Vielleicht war Nostradamus so etwas wie ein Goldesel in der Gestalt einer Katze. Madame B. ging an einen stilvollen Schreibtisch und überreichte mir einen 1000er. Ich fühlte mich wie eine Mutter, die Drillinge mit sich trägt. Ich bin Hellseherin. Nostradamus ist so etwas wie mein Medium. Wenn er dabei ist, öffnen sich ganz neue Horizonte. Ohne ihn sind meine Prognosen nur die Hälfte wert. Und weshalb haben Sie Nostradamus nicht mit dem magischen Blick wiedergefunden? Ich kann nicht hell sehen, wenn ich aufgeregt bin. Und das Verschwinden von Nostradamus hat mich sehr, sehr aufgeregt. Verstehe. Sie lassen Nostradamus vermutlich nie allein, oder? Natürlich nicht. Schließlich weiß ich, was ich an ihm habe. Sie machte es mir leicht. Zu leicht. Wenn sie die Täterin gewesen wäre, hätte sie zumindest einige Türen offen gelassen. So standen wir in einem geschlossenen Raum, aus dem es kein Entrinnen gab. Ich atmete auf. Es war also doch gut, dass ich Privatdetektiv war und nicht Gefängniswärter. Für nichts in der Welt würde ich meinen Nostradamus fremden Menschen in die Hände geben. Einzig Andy, mein Manager und Entdecker, darf Nostradamus ausführen. Und heute früh hat er Nostradamus in die Stadt ausgeführt. Ja. Wie kommen Sie darauf? Wie lange kennen Sie Andy Kern schon? Seit einem halben Jahr. Damals lebte ich noch in bescheidenen Verhältnissen. Mit meiner Gabe habe ich zwar auch Geld verdient, aber die Konkurrenz ist groß. Jeder darf sich ungestraft Hellseher oder Wahrsagerin nennen. Wie wahr. Da kämpfen wir gegen dasselbe Übel. Haben Sie es schon einmal mit einem Manager versucht? Ja, er verhungerte nach einigen Monaten. Sie müssen mal mit meinem Andy reden. Er ist jung und voller Ideen. Ihm verdanke ich es, dass in den Zeitungen über mich geschrieben wird. Hier, sehen Sie. Sie schob mir eine alte Zeitung unter die Nase. Madame B.'s Prophezeiungen stand da in großen Lettern. Madame B. sah alles Mögliche voraus. Regen, Unwetter, Katastrophen, Wirtschaftskrisen und so weiter. Alles Dinge, die ein fleißiger Zeitungsleser und Hobbypessimist auch voraussagen könnte. Nur eine Voraussage war ein wenig konkreter. Haben Sie heute Radio gehört? Nein, ich bevorzuge andere Wellen. Wieso? Ist etwas passiert? Ja, hat etwas mit Ihrer letzten Prophezeiung zu tun. Was denn? Etwa jene, dass ein bekannter Politiker gewaltsam ums Leben kommt? Es ist doch nicht etwa. Ich erzählte ihr die Geschichte. Sie war erschüttert. Ich glaubte ihr die Erschütterung. Ich ging und versprach, noch einmal vorbeizuschauen. Nostradamus verabschiedete sich mit einem lauten Miau. Dann ging ich zu Andy Kern, dem Jungmanager. Madame B. hat mich schon angerufen. Sie müssen ja verdammt clever sein. Wie haben Sie das Biest so schnell finden können? Berufskrankheit. Überall, wo ich auftauche, liegen entweder gesuchte Katzen oder Leichen im Gebüsch. Manchmal auch beides. Das haben Sie schön gesagt, Maloney. Er versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. Seine Finger verkrallten sich ineinander. Am liebsten hätte er mir den Hals umgedreht. Ich kam ihm zuvor. Nachdem ich ihn mit einigen Handgriffen aus dem ostasiatischen Raum bekannt gemacht hatte, setzte er sich in eine Ecke und gestand. Ich habe ihr gesagt, dass sie nichts wirklich Konkretes prophezeien soll. Dafür ist es noch zu früh. Es geht lange, bis eine Wahrsagerin so berühmt ist, dass ihr auch Fehlprognosen nichts mehr anhaben können. Madame B. ist noch nicht so weit. Die Voraussage mit dem Politiker war völlig idiotisch. Aber sie ist eingetroffen. Sie denken doch wohl nicht, dass Madame B. das vorausgesehen hat. Ich glaube nicht an dieses Zeugs. Und um den Ruf von Madame B. und um ihre Prozente nicht zu gefährden, haben sie den Mann umgebracht. Es kam ganz zufällig. Ich war mit Nostradamus in der Stadt. Auf der Rückfahrt ließ ich ihn aus dem Körbchen. Es war verdammt heiß. Und an der Bushaltestelle sah ich dann den Politiker. Und da wusste ich, dass das eine einmalige Chance war. Leider ist Nostradamus aus dem Auto gesprungen. Sonst wäre wohl alles glatt gegangen. Andy Kern war von einer schwarzen Katze überführt worden. Es gibt Leute, die glauben nicht an Zufälle. Als ich in mein Büro zurückfuhr, kam der Bus an einem Fußballplatz vorbei. Das war kein Zufall, ich war in den falschen Bus gestiegen. Er führte mich zu Madame B. Ich erzählte ihr die Geschichte und dann ging plötzlich das Licht aus. Ich wollte schon immer wissen, was eine Hellseherin macht, wenn es dunkel wird. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, abwarten.